Kundgabe 640. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.10.1938. Lasset die Kindlein zu mir kommen. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret es ihnen nicht. Die Worte des Herrn sollen Zeugnis ablegen von der übergroßen Liebe und Güte des Herrn, der sich aller annimmt, die zu ihm verlangen. Es weiß der Mensch oft nicht, wie einfach es ist, sich mit dem Herrn zu verbinden, wie er nur sein Herz zu öffnen braucht, wie er nur willig zu sein braucht, die Worte des Herrn zu vernehmen und wie der Vater schon sich seinem Kind nähert und es anhöret. Lasset die Gedanken zum Herrn und Heiland schweifen und wehret ihnen nicht, so werdet ihr auch bald selbst zu ihm kommen und er wird euch segnen. Und habt ihr ihm euer Herz geöffnet, dass der Herr einziehen kann in dieses, so wird er euch nimmermehr verlassen. Er ist in steter Liebe um euch besorgt, euch vor Schaden zu behüten. Er will selbst Wohnung nehmen in euch, und auf dass diese Wohnung seiner würdig werde, gibt er euch Kraft und Ausdauer, ihn zu lieben und so mit ihm immer näher zu kommen. Ihr sollt wie die Kinder euch an das Vaterherz werfen. Ihr sollt ihn bitten in kindlichem Vertrauen, dass er als Vater euch möge betreuen, stets und ständig. Ihr sollt ein recht inniges Verhältnis herzustellen bemüht sein, auf dass ihr ohne Scheu euch zu ihm wendet und keine Bangigkeit und Furcht euch hindert, ihm euer Herz zu öffnen. Er hat euch geschaffen und euch bestimmt, alle Herrlichkeit des Himmels dereinst zu genießen und als seine Kinder aller Macht und Herrlichkeit teilhaftig zu werden. Ihr müsset nun aber auch in ihm euren Vater sehen. Ihr müsset ihn lieben aus ganzem Herzen, ihn bitten und euch ihm anvertrauen, wie es das Verhältnis des Kindes zum Vater verlangt. Ihr müsset in kindlicher Liebe alles tun, was der Vater von euch verlangt. Ihr müsset seine Gebote halten und euch in der Liebe üben, auf dass das Auge des Vaters wohlgefällig auf seinem Kinde ruhe und er euch segne. Und so ihr in seinem Segen stehet, wird es euch wohl ergehen auf Erden, und ihr werdet die Kraft finden, euer Augenmerk ganz dem Seelenheil zuzuwenden. Denn die Liebe zum Vater vermag alles. Amen.